Guten Abend zu Soundcheck. Es ist zwar dunkel draußen, aber es geht um Licht. Lichtspiele, um es genauer zu sagen. Thomas Elbern reflektiert am Mikro. Guten Abend. Direkt mit hellen Songs in die Nacht, das Licht, das doppelt so hell brennt. Die englische Gruppe EMF mit The Light That Burns Twice As Bright. Wenn man an Licht denkt, so ist die Assoziation zum Feuer nicht sehr weit. Noch vor Jahrhunderten war das Feuer immer ein hilfreiches Licht im Dunkel, aber es hatte auch gleichzeitig eine gewisse Zerstörungskraft. I am the God of Hellfire and I bring you fire. I'll see you burn.

time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Wer sonst als The Doors mit Light My Fire? Auch von dieser Gruppe ist ja der Song The End, und wer den Film Apocalypse Now gesehen hat, der weiß, dass bei The End ganze Urwälder brennen. Da zeigt man Feuer als zerstörende Kraft, aber auch manchmal wird das Feuer auch in Texten verwendet als ein Licht in einer kalten Welt. Fühlst du, wie es brennt? Hier ist Forthcoming Fire. Forthcoming Fire mit dem Stück Feuer. Ich bleibe, was den nächsten Titel angeht, noch beim Feuer. Ist ja ein wichtiger Aspekt von Lichtspielen. Das ist übrigens auch das Licht, das den Pyromanen am meisten erfreut. Er spielt mit dem Feuerzeug und seinem Benzinkanister, um sein eigenes Lichtspiel zu erzeugen. Im folgenden Song legt er zum Beispiel nachts heimlich einen Brand und feiert das als sein ganz privates Feuerwerk. Allerdings fängt er am Schluss auch selber Feuer. In der Ich-Form gekonnt beschrieben vom MC 900 for Jesus. Here's The City Sleeps. Thank you. as black as thoughts that rush. And do you remember too much time? When too much time was mine. Love and Rockets waren das mit The Light. Das hat auch den Themenwechsel vollzogen. Es geht nämlich jetzt vom Feuer zum Licht. In seiner Hindeutung schaut man hin, das Lexikon ist mit dem Licht eigentlich immer das Göttliche gemeint, wie immer man das auch auffassen mag. Zum Beispiel Velvet Underground haben seinerzeit auch das Licht gesehen. Light. I want to tell all you people now. Beginning to see the light, das war Velvet Underground. Von Velvet Underground ist der Schritt nicht weit zu Nico, die er selbst mal bei Velvet Underground mitgesungen hat. Auf einem ihrer frühen Solowerke geht sie dem Licht auf ihre Weise nach. Mit ihrer frostig-mystischen Stimme singt sie vom Abend des Lichtes, Evening of Light. Midnight winds are landing at the end of time. end of time. In the morning of my winter, when my eyes are still asleep, in the morning of my winter, when my eyes are still asleep, a dragonfly lay in a coat of snow and sent to kiss your heart for me. My lady in a coat of snow, I'd send to kiss your heart for me. Midnight winds are landing at the end of time. Midnight winds are landing at the end of time. Children are jumping in the evening of light. The children are jumping in the evening of light. Presents and scents are heavy in the evening of light. Presents and scents are heavy. Midnight winds are landing at the end. Midnight winds are landing at the end of time. Thank you. Das war Ministry mit Flashback, die das grelle Aufflackern von hellem Licht, halt den Flashback-Effekt, auch hörbar in ihre Musik haben. Wer gewohnt ist, im Licht zu stehen, wird schnell süchtig danach. Er braucht das Ambiente, den Spot, der auf ihn gerichtet ist. Hier ist der Spotlight Kid. Say the mama to the baby in the corn. You are my first born. Yes, you're here on NB Nola. Is the Spotlight Kid. In the morning cry the rooster, the baby lay alone. In the old kind of green grass, shed white tears in the red hot sun. In the spotlight kid stood under the moon that evening, giving her alibis and eating her alimodes. Yeah, and the ice cream man is searching high and low for his alimodes, for his alimodes. And the green frogs croaking around his abode. In the mud cat pond by the willow road, waiting in the spotlight kid never showed. She was up on the mountain telling her alibis and alimodes. Mama still knew she was the one. She was the one who stole the pie from old mommy eye. Chair groaning like a grizzly bear. In the ice cream man is searching high and low for his alimodes, for his alimodes. Well, not the village waiting in his spotlight kid never showed. She was up on the mountain telling her alibis and eating her alimodes. Captain Beefheart mit The Spotlight Kid. Bis zu den Nachrichten noch ein Ausflug in die Lichter einer schottischen Stadt. Downtown Lights von The Blue Nile aus Edinburgh. Nach den Nachrichten wird dann weiter reflektiert.